Es war im letzten Sommer. Sie hieß Jessica. Mein Herz stand in Flammen, verliebt wie ich war. Und wir fragten die Sterne, was das Schicksal verspricht. Doch der Traum von uns beiden, der erfüllte sich nicht. Und wenn ein Stern am Himmel steht, dann denke ich nur an dich. Vertraut seh ich dein Gesicht vor mir und träume. Und wenn ein Stern am Himmel steht, dann kommt's mir wie gestern vor, als ich dir zum Abschied schwor, ich komm bald wieder. Wein. Und doch wussten wir beide, es wird nie, mehr so sein. Denn du sagtest ganz leise, unter Tränen zu mir: Glaub nur an die Sterne, ja, dann bin ich bei dir. Und wenn ein Stern am Himmel steht, dann denke ich nur an dich. Vertraut seh ich dein Gesicht vor mir und träume. Und wenn ein Stern am Himmel steht, dann kommt's mir wie gestern vor, als ich dir zum Abschied schwor, ich komm bald wieder. Vor mir.